wache auf, es ist 6:30 Uhr morgens. Doch neben dir ist keine Spur von Müdigkeit. Weiß noch genau, wir haben uns damals schon geschworen. Aus diesem Leben machen wir uns die ganze Zeit. Und wenn der letzte Zug abfährt, nehmen wir die Route übers Meer. Kein Plan, was ich ohne dich wär. Doch eines ist klar: Du bist das Licht in meinem Lebenslauf. Ich dreh mit dir auf jeder Party auf. Und durch jeden Trip geh ich zusammen mit dir. Du bist der Weg zu jedem Happy End. Und ohne dich hätte ich so viel verpennt. Denn die beste Zeit teile ich zusammen mit dir. Bist mir vertraut, sind wir füreinander geboren. Heute leben wir für einen Tag Unendlichkeit. Mein Herz geht auf, wenn du kommst, vergehen die Sorgen. Ich kann es sehen, wie wir nun unsere Zukunft bauen. Und wenn der letzte Zug abfährt, nehmen wir die Route übers Meer. Kein Plan, was ich ohne dich wär. Doch eines ist klar: Du bist das Licht in meinem Lebenslauf. Ich dreh mit dir auf jeder Party auf. Und durch jeden Trip geh ich zusammen mit dir. Nehmen wir die Route übers Meer.